Kapitel 12. Der Brutkasten Zentralrussland ist der Herd der Weltrevolution. Stalin, Pravda, 10. November 1920, 1. Am 25. Januar 1931 brachte der 9. Komsomol-Kongress eine Losung unter die Massen, Komsomolzen, in die Maschinen. Wir wollen nicht den Gedanken weiterverfolgen, ob jemand dem Komsomol-Kongress einen entsprechenden Hinweis gab oder die Losung suggerierte. Ganz und gar nicht. Die Vertreter der jungen Generation hatten von sich aus beschlossen, Segel- und Motorflugzeuge zu fliegen. Es waren erhebende Zeiten, im Lande wütete der von Stalin und anderen Genossen organisierte Hunger, in einem Land, das sich selbst und die halbe Welt hätte ernähren können, kam es zu Kannibalismus, wurden selbst Leichen verzehrt. Dennoch fanden sich in diesen schweren, aber heroischen Zeiten die Mittel, um Dutzende neuer Fliegerclubs mit Hunderten von Schulflugzeugen zu eröffnen, dennoch hatte man das Geld für Fluglehrer und Bodenwarte, gab es Devisenreserven für Fallschirmseide und kampeliziertes Gerät. Und in die Sache kam Schwung. In ihrer Freizeit lernten die begeisterten Komsomolzen in den Clubs und den Sektionen der Freiwilligen Gesellschaft Osoaviachim und eigneten sich an, was zum Fliegerhandwerk, und nicht nur zu diesem, gehört. Die Ausbildung der Piloten begann auf Segelflugzeugen, wer ein Segelflugzeug zu fliegen gelernt hatte, stieg auf Motorflugzeuge um, und die besten Absolventen der Fliegerclubs kamen auf Empfehlung des Komsomol in die militärischen Lehranstalten der Luftstreitkräfte, wobei sie theoretische Kenntnisse und absolvierte Flugstunden bereits mitbrachten. Aber die Piloten reichten noch nicht aus. Der Osoaviachim war um eine Steigerung des Produktionstempos bemüht, und der Komsomol schickte immer neue Tausende und Abertausende 142 junger Enthusiasten in die Fliegerclubs. Das Land war von einer Flugzeug- und Segelfliegerpsychose erfasst, die parallel zur Fallschirmspringerpsychose grassierte, diese ergänzte und verstärkte. Am 22. Februar 1935 veröffentlichte die Zeitung Auf der Wacht die für Stalin bestimmte Meldung, 1384-16 Mann sind fertige Segelflieger. Die Kommunistische Partei und Genosse Stalin höchstpersönlich drückten ihre Genugtuung über die Leistungen des Osoaviachim aus, aber es wurden auch Wünsche in dem Sinne geäußert, ob es nicht möglicherweise angebracht sei, nun zur Massenausbildung von Segelfliegern überzugehen. Der Wink wurde verstanden. Ein Jahr vergeht mit den Vorbereitungen, dann fassen das Zentralkomitee der sowjetischen kommunistischen Jugendorganisation Komsomol und der Zentralrat des Osoaviachim am 31. März 1936 den Beschluss über den Segelfliegermassensport. Ein erstaunlicher Beschluss. Jeder kann ihn in der Zeitung Auf der Wacht vom 16. April 1936 nachlesen. Die Ausbildung der Segelflieger in unserem Land wurde tatsächlich zu einer Massenaktion. Doch der Segelflieger ist nur das Ausgangsmaterial, aus dem Piloten geformt werden. Am 9. Dezember 1936 veröffentlicht die Komsomolskaja Pravda einen Aufruf zur Ausbildung von 150.000 Piloten und einer entsprechenden Menge technischen Personals. Das ist natürlich ein Zufall, aber ein typisch sowjetischer. 1936 gab Stalin den Geheimbefehl zur Entwicklung des Ivanov, der in Großserien von 100.000 bis 150.000 Stück produziert werden soll, und im selben Jahr beschloss die junge Generation, 150.000 Piloten auszubilden. Zweiter der Osoaviachim wuchs und erstärkte. Ende 1939 verfügte er über 4 Lehranstalten zur Ausbildung von Instrukteuren. 12 luftfahrttechnische, 36 Segelflieger und 182 Fliegerclubs. Wie viele Flugzeuge dem Osoaviachim zur Verfügung standen, weiß ich nicht. Aber ein Fliegerclub ist vor allem ein Flugplatz. Ich 143 gehe nicht davon aus, dass auf einem Flugplatz nur ein einziges Flugzeug stand. Ich denke auch nicht, dass es nur 2 gewesen sind. Weshalb sollte man einen Flugplatz für nur 2 Flugzeuge bauen? Aber selbst wenn auf den Flugplätzen des Osoaviachim jeweils nur ein Flugzeugpaar gestanden hätte, so käme auch dann schon eine stattliche Anzahl zusammen. Man kann die Sache auch unter einem anderen Aspekt überschlagen, wie viele Schulmaschinen werden für die Ausbildung von, angenommen, 1000 Piloten gebraucht und wie viele für 150.000 Piloten. Jetzt ist es höchste Zeit, uns ins Gedächtnis zu rufen, dass die Sowjetunion das Land des siegreichen Sozialismus war, in diesem Staat war das Privateigentum liquidiert, und deshalb konnte es auch keine Privatinitiative geben. Alles im Land war nationalisiert, alles dem Staat unterstellt, weshalb auch nur mit staatlicher Genehmigung Land für Flugplätze zugeteilt werden konnte. Auch die Flugzeuge wurden nur von Staatsbetrieben produziert und allein vom Staat verteilt, sowie der Treibstoff, das Menschenmaterial, sowie alles Übrige. Irgendjemand in unserem Staat hatte mit freigebiger Hand dem Osoaviachim alles gewährt, was dieses gefräßige Kind verlangte. aber der Osoyachim lieferte auch seine Produkte. Anfang 1941 waren 121.000 Piloten ausgebildet. Militärhistorische Zeitschrift 1984, Nummer 6, S5, hatte man den Plan etwa nicht erfüllt. Der Plan wurde erfüllt. Der Osoyachim war nur nicht die einzige Organisation, die Piloten ausbildete, und er war nicht einmal die entscheidende Institution. Piloten wurden außerdem in den Lehranstalten der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, der Roten Arbeiter- und Bauernseekriegsflotte und der zivilen Luftflotte herangezogen. Zu jener Zeit war die Zivilluftfahrt ihrem Umfang nach ein bescheidener Sektor. Hauptaufgabe der zivilen Luftflotte war es, den Radar auf der Führung, des NKWD, des Volkskommissariats für das Fernmeldewesen und einige andere Einrichtungen zu decken. Massenbeförderung von Passagieren gab es nicht, damit wurde auch in absehbarer Zukunft nicht gerechnet. Die gesamte zivile 144 Luftflotte umfasste zu Beginn des Krieges 3.927 Beschäftigte im Bereich des fliegenden Personals, einschließlich der Stewardessen. Doch diese zwar kleine, aber reiche Organisation verfügte über ein wichtiges Potenzial, sie konnte Piloten ausbilden, auch militärische Flugzeugführer. Und sie machte Gebrauch davon. Am 2. September 1935 beschloss die Regierung, dass Lehrgangsteilnehmer für die Fliegerundtechniker-Lehranstalten der zivilen Luftflotte nach denselben Kriterien ausgewählt und aufgenommen werden sollten, wie sie für die Ausbildungsstätten der Luftstreitkräfte galten. Das heißt mit anderen Worten, jeder, der für die zivile Luftflotte ausgebildet war, konnte nötigenfalls auch bei den Luftstreitkräften eingesetzt werden. Am 5. November 1940 wurde von der Regie Rang ein Beschluss gefasst, der die zivile Luftflotte praktisch in eine Hilfsorganisation der Luftstreitkräfte umwandelte. Der Hauptverwaltung der zivilen Luftflotte wurde die Aufgabe übertragen, im Laufe des Jahres 1941 Tausende von Piloten zur anschließenden Auffüllung der Schulen der Luftstreitkräfte auszubilden. Zu diesem Zweck stellte die Hauptverwaltung der zivilen Luftflotte in der Zeit von Februar bis April 1941 Dutzende von Schulfliegerstaffeln auf, in denen Tausende von Flugschülern ausgebildet wurden. Sie erhielten zusätzlich weitere 1048 Schulflugzeuge. Marschall der Sowjetunion S.K. Kurkotkin, in Die rückwärtigen Dienste der sowjetischen Streitkräfte im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1942. Moskau 1977, S-43, innerhalb der zivilen Luftflotte wurden 47 Schulfliegerstaffeln zu je 250 Flugschülern zusammengestellt. Die 1048 Schulflugzeuge, die man zusätzlich erhielt, sind auch eine beeindruckende Zahl. Und noch etwas gilt es zu bedenken, Tausende von Flugschülern waren es in diesem ersten Durchgang. Was war nach diesem ersten Durchgang geplant? Gut macht sich das bei dem Genossen Stalin, 47 Schulfliegerstaffeln bilden Tausende von Piloten für die Luftstreitkräfte aus, aber oberflächlich betrachtet vollzieht sich alles im Rahmen der zivilen Luftflotte. Den jungen Menschen bei uns stehen alle Wege offen, sie brauchen nur auszuwählen, was ihnen 145 gefällt, wenn du willst, kannst du in die Militärfliegerschule gehen. Und willst du kein Militärflieger sein, dann melde dich in der zivilen Fliegerschule an. Soldat wirst du in jedem Fall. Kurzum, dank der Anstrengungen verschiedener Organisationen wurde die Aufgabe, die benötigte Menge an Piloten auszubilden, erfüllt. Tausende von Komsomolzen kamen freiwillig und über spezielle Werbekampagnen des Komsomol zu den Flieger- und Technikerschulen der Luftstreitkräfte und der zivilen Luftflotte. Der Komsomol hatte der Jugend die Aufgabe gestellt, durch intensive Entwicklung der Fliegerei als Massensport 150.000 Sportflieger auszubilden. Das war eine passende Aufgabe für unsere jungen Männer und Mädchen. Hallo, Himmel. Moskau 1966, S5, 3. Nun sollten wir uns allerdings ein paar Fragen stellen, wer braucht 150.000 Piloten? Und wofür? Die Ausbildung von Piloten ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe des Osoyachim und ähnlicher Einrichtungen. Neben der Ausbildung von Piloten lief die Massenschulung von Navigatoren, Bord- und Bodenmechanikern, Triebwerktechnikern, Funkern, Meteorologen und Fachleuten für viele andere Spezialgebiete. Wie wir bereits wissen, siehe der Eisbrecher, S-129FF, hatte man 1 Million Fallschirmspringer ausgebildet. Gewiss war die Sache mit den Fallschirmspringern weniger kompliziert, es gab eine Erklärung für ihre Ausbildung. Die britischen Autoren B. Gregory und J. Batchelor brachten 1978 ihr Buch Airborne Warfare Jahre 1918 bis 1941 heraus, in dem sie sehr einleuchtend darlegten, dass sich diese Million sowjetischer Fallschirmspringer ganz einfach aus der Begeisterung für die Sache, als nationales Hobby ergab, dass die Leute aus purem Vergnügen ihre Sprünge absolvierten. Das ist wirklich überzeugend. Man könnte allerdings auch einwenden, hätte die Kommunistische Partei den hungernden Kindern einen Laib Schwarzbrot in die Hand gedrückt, wäre das Vergnügen noch größer und das Ganze zudem wesentlich billiger gewesen. 146 Nun, die Million Fallschirmspringer haben uns Experten also erklärt. Warum die Kommunisten jedoch 150.000 Piloten ausbildeten, hat bisher noch niemand erklärt oder auch nur zu interpretieren versucht. Natürlich war diese Anzahl nicht für die Zivilluftfahrt gedacht. Die Einrichtungen der zivilen Luftflotte hatten, wie wir sahen, nur einen geringen Bedarf an Flugzeugführern. Die Ausbildungskapazitäten der zivilen Luftflotte aber wurden nicht nur, und nicht so sehr, zur Deckung des Eigenbedarfs genutzt, sondern auch für die Bereitstellung tausender Piloten gewissermaßen für den Export, das heißt für die Rote Armee. Ebenso klar ist auch, dass man die Pilotenausbildung nicht als nationales Hobby und mit den übrigen kommunistischen Ausflüchten erklären kann, und zwar aus folgendem Grund: Man konnte die Fliegerclubs und Schulen nach dem Prinzip der freiwilligen Entscheidung für die dort gebotene Ausbildung füllen, aber auch nach zahllosen anderen Prinzipien. Diesen zahllosen anderen Prinzipien war eines gemeinsam: Sie beruhten nicht auf Freiwilligkeit. Wir brauchen nur irgendeine Jubelmeldung über die großen Leistungen unserer Jugend in jenen glorreichen Tagen zu lesen und werden bestimmt entdecken, dass neben der freiwilligen Teilnahme noch andere Methoden zum Einsatz kamen, Ehrenwerbungen, Mobilisierungen UAM durch den Komsomol. Wir brauchen nicht weit zu suchen, sondern lesen nur noch einmal das oben angeführte Zitat aus dem Buch Hallo, Himmel, Tausende von Komsomolzen kamen freiwillig und von was für einem Vergnügen kann noch die Rede sein, wenn man den jungen Komsomolzen förmlich in das Flugzeug geprügelt oder auf sonst irgendeine exotische Weise dahin gebracht hat. Vierter, man mag es drehen und wenden, wie man will, die 150.000 Piloten wurden nicht zu ihrem Vergnügen ausgebildet und auch nicht zur Entwicklung der Zivilluftfahrt, sondern für die Fliegerschulen der 147 Luftstreitkräfte. Am Ende führte das Schicksal dort alle zusammen, den, der die Romantik unter dem Himmel gesucht hatte, mit den anderen, die an keine Romantik dachten, denjenigen Mann, der Militärpilot hatte werden wollen, mit dem, der den Beruf eines Flugzeugführers in der zivilen Luftflotte angestrebt hatte, und sogar mit noch ganz anderen, die mit alledem überhaupt nichts zu tun haben wollten. Die Statistik der Ausbildung von Militärpiloten in der UdSSR muss jeden schrecken, der einen Einblick in sie gewinnt. In den ersten beiden Fünfjahresplänen, 1927 bis 1937, wurden in der UdSSR 50.000 Militärpiloten und Navigatoren ausgebildet. Generalmajor der Flieger W.S. Schumichin, die sowjetischen Fliegerkräfte 1917-1941, S-177, das ist eine ganze Menge mehr als in jedem anderen Staat, der eine große Luftwaffe unterhielt. Gewiss schieden die einen wieder aus, während andere in der Ausbildung standen, der Nachschub überstieg allerdings deutlich die Abgänge. Die Ausbildung der Militärpiloten erfolgte nicht in jährlich gleichbleibenden Mengen, sondern in stetig steigender Zahl. Die Ausbildung von 50.000 Flugzeugführern in 10 Jahren war von den Fliegerschulen der Luftstreitkräfte vorgenommen worden, deren Anzahl ebenfalls zunahm und 1937 auf 12 Lehranstalten angewachsen war. Die Fliegerschulen der Marinefliegerkräfte las sehen wir vorerst beiseite. Außer den Fliegerschulen gab es innerhalb der Luftstreitkräfte eine Akademie zur Ausbildung von Offizieren der höheren Kommandoebene. Am 1. Januar 1940 verfügten die Luftstreitkräfte über 18 Fliegerschulen. Am 1. September 1940 waren es 28, und die Akademie war in 2 selbstständige Akademien aufgeteilt worden. 3 Monate später war die Anzahl der Fliegerschulen und Lehranstalten auf 41 Ausbildungsstätten angewachsen. Vielleicht waren es nur kleinere Fliegerschulen. Marschall der Flieger S. Krasuschi war Generalmajor der Flieger und Kommandeur einer dieser Schulen. Er spricht von 2000 Flugschülern. Ein Leben bei den Fliegern. Moskau 1968, S-111, 148 leitete Krasuschi vielleicht eine Spezialschule, handelte es sich möglicherweise um einen Sonderfall? Und wieder lautet die Antwort, nein, Ende Dezember 1940 verfügten die Ausbildungseinrichtungen der Luftstreitkräfte über 6053 Schulflugzeuge. Staatliches Zentralarchiv der Roten Armee, Fonds 29, Inventarverzeichnis 31, Vorgang 107, Blatt 28, das ergibt durchschnittlich 147 Schulflugzeuge pro Fliegerschule. Nach heutigem Standard bilden 120 Maschinen eine Fliegerdivision. Nach dem Standard jener Zeit entsprachen 120 Flugzeuge 2 Fliegerregimentern, Geschwadern, und 6000 Flugzeuge waren genau 100 Ausbildungsfliegerregimenter. Wenn aber die Anzahl der Schulflugzeuge in jeder Fliegerschule 100 übersteigt, dann liegt die Anzahl der Flugschüler über 1000. 6000 Schulflugzeuge allein in den Ausbildungseinrichtungen der Luftstreitkräfte. Daneben hatte die Seekriegsflotte ihre eigenen Fliegerkräfte und Schulen mit Schulflugzeugen. Und selbstverständlich ist hier nicht die Rede von den Schulflugzeugen bei den taktischen Truppenteilen der Luftstreitkräfte und der Seekriegsflotte, in der zivilen Luftflotte, im Osoaviachim, beim NKWD und so fort. Die Kreml-Historiker unterstreichen gern den enormen Mangel an Schulflugzeugen. Und Mangel gab es in der Tat, verlangte man doch sowohl nach Schulflugzeugen als auch nach Kampfflugzeugen in immer größerer Zahl. Rechnet man aber die Anzahl der sowjetischen Schulflugzeuge zusammen und vergleicht sie mit der Anzahl deutscher Flugzeuge, dann zeigt sich, dass die Sowjetunion allein an Schulflugzeugen über mehr Maschinen verfügte, als Deutschland an Schul-, Kampf- und Transportflugzeugen insgesamt besaß. Fünfter: Die Sowjetunion hatte demnach zu Beginn des Jahres 1941 41 Fliegerausbildungsstätten. Stalin war das zu wenig. Was also tun? Bis 1940 hatte man die Möglichkeit gehabt, die Zahl der Flugschüler in jeder Fliegerschule anzuheben. Diese Möglichkeit war jetzt ausgeschöpft, jede Fliegerschule war so überfüllt, dass 149 sie keine weiteren Teilnehmer mehr aufnehmen konnte. Marschall der Flieger S. Krasuschi kann das bezeugen, die Fliegerschulen arbeiteten mit Hochbetrieb, geflogen wurde Tag und Nacht ohne Ausgang und ohne Feiertage. Ein Leben bei den Fliegern, S. 114, Krasuschi steht mit seiner Aussage nicht allein. Es blieben zwei Möglichkeiten, den Ausstoß an Militärpiloten zu erhöhen. Erstens konnte man neue Fliegerschulen einrichten. Zweitens konnte man die Zahl der Absolventen auf Kosten der Ausbildungsqualität durch Verkürzung der Ausbildungszeit anheben. Gewiss, man konnte die Leute 3 Jahre lang in der Schule festhalten, aber was wäre, wenn man nur 1 Jahr dafür ansetzte? In dem Fall wären an einem Ausbildungsplatz bei gleichem Aufwand anstelle von einem 3 Piloten ausgebildet worden. Und wenn man nun die Ausbildungszeit auf 6 Monate reduzierte, dann würde man anstelle von einem Flugzeugführer gleich 6 produziert haben. Welchen Weg sollte man einschlagen? Der Chef der Luftstreitkräfte, Generalleutnant der Flieger Pavel Rutschago, schlug am 7. Dezember 1940 auf der Sitzung des Obersten Militärrates vor, beide Möglichkeiten gleichzeitig zu nutzen. In der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Mai 1941 wurde die Anzahl der Ausbildungsstätten bei den Luftstreitkräften erhöht. Am 11. Mai gab es innerhalb der Luftstreitkräfte 3 Militärakademien, 2 höhere Lehranstalten für Navigatoren. Nachschulungskurse für das Führungspersonal, 16 Techniker und 88 Fliegerlehranstalten bzw. Schulen. Abgesehen davon wurden am 6. November 1940 Spezialschulen der Luftstreitkräfte innerhalb des Aufgabenbereichs des Volkskommissariats für Volksbildung geschaffen. Sie dienten der Vorbereitung von Knaben für die Aufnahme in die Ausbildungseinrichtungen der Luftstreitkräfte. Doch das wollen wir außer Acht lassen, da es sich um eine rein zivile Behörde handelt. Als ich diese Informationen über die Anzahl der Fliegerschulen für die Luftstreitkräfte und die Anzahl der Flugschüler zusammen 150 getragen hatte, kamen mir selbst Zweifel an diesem Ergebnis. Wie sollte man das alles auch glauben können? Ich vermute, es geht nicht nur mir allein so. Deshalb empfehle ich meinem Leser, der dies auch nicht glauben möchte, eine einfache Form der Überprüfung. Während des Krieges und in der Zeit der Vorkriegskonflikte wurden über 2400 sowjetische Flieger als Helden der Sowjetunion ausgezeichnet. Für jeden kann man leicht Informationen über das Wo und Wann seiner Ausbildung erhalten. Beginnen Sie mit dem Zusammentragen und sortieren Sie die Angaben. Sie werden sich sehr schnell davon überzeugen, dass es über 50, über 60, über 70 Fliegerschulen gab. Die zweite Möglichkeit: Ehemalige Frontsoldaten suchen Regimentskameraden und Kriegsgefährten, zum Beispiel über die Zeitung Roter Stern. Das liefert eine ganze Flut an Informationen. Diese Daten, und zwar nicht nur von den Fliegerkräften, sollte man sammeln und bearbeiten. Das ist ungemein interessant, wenn man sich erst einmal eingearbeitet hat und diese Sache über Jahre hin verfolgt. Außerdem kann man die Biografien berühmter Fliegergenerale und Marschälle sammeln. Sie stellen eine reichhaltige Quelle dar. Die Anzahl der Fliegerschulen und ihrer Flugschüler ist nur schwer vorstellbar, aber jeder, der selbst Informationen über den Umfang der Ausbildung von Fliegerkadern für die Rote Armee zusammenträgt, wird mir zustimmen: Ausbildungsstätten für Flieger gab es viele, und sie arbeiteten im starren Rhythmus. Doch selbst wenn man den genannten Zahlen Glauben schenkt, fällt es nicht leicht, den Zweifel abzulegen: Wie sollte es möglich gewesen sein, innerhalb von 3 Monaten mindestens 10 Fliegerschulen aufzubauen? Schule bedeutet in diesem Fall Flugplatz und Hangar, Werkstätten zur Wartung, Ersatzteillager und große GE-Gebäudeblöcke. Hinzu kommt ein Kollektiv von Instrukteuren, Mechanikern, Personal zur Wartung und Instandsetzung der Maschinen und Spezialisten vieler anderer Fachrichtungen. Wie soll man das alles in so kurzer Frist bereitstellen? 151, aber es ist kein Geheimnis dabei. 10 Jahre lang hatte Stalin keine Ausgaben für den Aufbau der Fliegerclubs des Ossowie-Achim gescheut. Es war eine freiwillige Organisation, im sowjetischen Sinne, aber paramilitärisch ausgerichtet, und die oberste Führung lag in rein militärischer Hand, mit dem Generalmajor der Flieger Pawel Kobelew an der Spitze. Die Umwandlung der freiwilligen paramilitärischen Clubs in die nicht sonderlich freiwilligen Fliegerschulen der Luftstreitkräfte war einfach, denn diese Umwandlung war in der ursprünglichen Planung vorgesehen. 10 Jahre lang war alles vorbereitet worden und hatte sich im Laufe der Jahre gut eingespielt, sowohl das Personal war zur Stelle, es brauchte nur noch vereidigt und neu eingekleidet zu werden, als auch der Flugplatz, die Hangare, Werkstätten und Maschinen. Große Gebäudeblocks gab es nicht. Aber man behalf sich mit Baracken. Den Barackenbau haben wir gelernt. Stellt Baracken schräg an den Rand des Flugfeldes, und die Fliegerschule ist fertig. Auch die 3. Akademie der Luftstreitkräfte war nach derselben Methode entstanden. Allerdings hatte man für die Akademie die Gebäudeblocks rechtzeitig fertiggestellt. Generaloberst der Flieger A.N. Ponomario berichtet darüber. Vor dem Krieg war er Generalmajor der Flieger. Er wird nach Leningrad geschickt. Dort hat man den Komplex des Ingenieurinstituts der zivilen Luftflotte errichtet. Genosse Stalin hat viel Geld in die zivile Luftfahrt investiert, Unterrichtsgebäude, Laboratorien, Wohnheime, alles aufs Modernste eingerichtet. Der General geht durch die Flure. In einer Militärakademie müssen alle Mann Haltung annehmen, aber hier nimmt man nicht einmal Notiz von ihm. Er erwähnt das sogar in seinen Memoiren, die Sache mit dem Strammstehen. Egal. Alles zu seiner Zeit. Der General begegnet seinem ehemaligen Professor, Alexander Ponomario. Sieh an, weit hat er es gebracht. Zum General. Er umarmte mich. Was hat Sie hierher geführt? Wir werden zusammenarbeiten. 152 hier. Sie sind doch Soldat. In diesem Haus werden bald alle Soldaten sein. Bezwinger des Himmels. Moskau 1980, S-82, so tauchte innerhalb der Luftstreitkräfte die 3. Akademie auf. Genauso waren alle Fliegerschulen entstanden. Erst investieren wir Geld in die freiwilligen Fliegerclubs, und eines schönen Morgens wird die Aufschrift ausgetauscht. Sechste, doch noch immer gab es nicht genügend Piloten. Also beschloss man, die Ausbildungszeiten zu beschneiden. In der offiziellen Geschichtsschreibung lautet das auf Beschluss von Partei und Regierung. Ich verstehe darunter, auf Beschluss Stalins und Molotows. Früher wurden Piloten und Navigatoren in den militärischen Ausbildungseinrichtungen nach einem 3-Jahres-Programm geschult, abgesehen von der vorgeschalteten Ausbildung durch den Ossowie-Achim. Jetzt fasste man den Beschluss, nur noch in 4 Unterrichtsanstalten die volle Ausbildung beizubehalten, die Dauer jedoch auf 2 Jahre im Frieden und auf 1 Jahr im Krieg zu verkürzen. 55 Lehranstalten wurden in Fliegerschulen mit einem Kurzprogramm von 9 Monaten in Friedenszeiten und 6 Monaten im Krieg umgewandelt. 29 Fliegerschulen arbeiteten mit einem extremen Kurzprogramm von 4 Monaten im Frieden und 3 Monaten im Krieg. All diese Finessen kannte der angehende Flugschüler nicht, und er hatte auch nicht das Recht der freien Wahl. Alles hing vom reinen Zufall ab, davon, wohin man ihn schickte. Natürlich gab es Befehle, die Besten in die Lehranstalten, das Mittelmaß in die Fliegerschulen mit verkürztem Programm, und den Rest in die Schulen mit extremem Kurzprogramm. Ich kann mir jedoch nur schwer vorstellen, dass solche Befehle korrekt befolgt wurden, wenn schon an der Ausbildungszeit der Piloten gespart wird, dann 153 nimmt man sich erst recht keine Zeit für Auswahl und Sortierung. In den 4 Fliegerlehranstalten wurden Piloten ausgebildet, die Aussicht hatten, es zum Führer einer Kette bzw. eines Schwarmes, einer Fliegerstaffel oder eines Fliegerregiments, Geschwaders, zu bringen. In den 55 Fliegerschulen mit Kurzprogramm wurden Schwarmflieger für die Jagdfliegerkräfte ausgebildet, die die Chance hatten, es dereinst zum Führer zu bringen, sowie Copiloten für die Bombenfliegerkräfte mit der Aussicht, einmal die linke Position einzunehmen und Bordkommandant zu werden. In den 29 Fliegerschulen mit extremem Kurzprogramm aber wurden Schwarmflieger der Jagdfliegerkräfte und Copiloten der Bombenfliegerkräfte ohne Chance auf eine Beförderung in der Dienststellung geschult. Ich habe mir die Ausbildungsprogramme aller dieser Lehranstalten und Schulen angesehen und hege persönlich keinerlei Zweifel, diese jungen Falken wurden für den Tod auf dem Schlachtfeld vorbereitet. Siebter, man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Hauptmasse der Flieger in den 55 Schulen mit Kurzprogramm ausgebildet werden sollte. Doch das ist ein psychologischer Effekt, 55 ist schließlich mehr als 29. Aber gerade die 29 Fliegerschulen mit dem extremen Kurzprogramm wurden die entscheidende Kaderschmiede der Piloten. Eine kleine Rechenoperation hilft uns weiter. Zur Vereinfachung stellen wir uns vor, jede Fliegerschule habe 1000 Flugschüler. Dann werden die 55 Fliegerschulen mit Kurzprogramm im Jahre 1941-55000 Piloten ausbilden, sie zum Abschluss bringen und mit dem nächsten Lehrgang beginnen. Die 29 Fliegerschulen mit dem extremen Kurzprogramm können aber in Friedenszeiten 3 Lehrgänge mit jeweils 29000 Piloten zum Abschluss führen. 3 abgeschlossene Lehrgänge bedeuten 87000 Piloten. Die Fliegerschulen hatten indessen nicht nur 1000 Flugschüler, sondern 1500, mitunter sogar bis zu 2000 Lehrgangsteilnehmer, so dass das Übergewicht der in extremen 154 Kurzprogrammen ausgebildeten Flugzeugführer noch deutlicher wird. Dabei dürfen wir uns nicht vom Wortlaut irritieren lassen, in Kriegszeiten 3 Monate Ausbildungszeit, im Frieden deren 4. Was ist das schon für ein Unterschied? Wird erst der größte Teil der Piloten in 4 Monaten ausgebildet, dann ist das bereits keine Friedenszeit mehr. Für diese Tatsache gibt es eine Erklärung: seit dem 7. Dezember 1940, an dem der Beschluss zu dieser extremen Verkürzung der Ausbildungszeit gefasst worden war, arbeiteten die sowjetischen Luftstreitkräfte unter Kriegsbedingungen. Interessierten Lesern empfehle ich, sich über die Vorbereitung der japanischen Kamikaze-Flieger während des Krieges zu informieren. Das ergibt einen lehrreichen Vergleich. Selbst die 9 Monate des Kurzprogramms sollten uns nicht täuschen. Man kann einen umfassend einsatzfähigen Flugzeugführer nicht in 9 Monaten ausbilden. Das ist unmöglich. Im Übrigen wurden einige der Fliegerschulen, die Piloten nach dem 9-Monats-Programm ausbilden sollten, sofort auf das Kriegsprogramm mit 6-monatiger Ausbildungszeit umgestellt. Die Fliegerschule von Kirovunungsbad ist dafür ein eklatantes Beispiel. Es hatte geheißen, in Friedenszeiten 2 Jahre, im Krieg 1 Jahr. In der Theorie? Doch die Praxis sah anders aus, sämtliche 2-Jahres-Flieger-Lehranstalten wurden in 1-Jahres-Ausbildungsstätten umgewandelt. Schumichin, die sowjetischen Fliegerkräfte 1917 bis 1941, S-233, auch wenn man die Ausbildungszeit im Frieden auf 7 Jahre angesetzt hätte, würde jetzt nach diesem Friedensprogramm ohnehin niemand mehr ausgebildet werden. Stellen wir uns nun vor, wir hätten eine Hühnerfarm oder auch einen anderen Geflügelzuchtbetrieb eingerichtet. Die Produktionskapazität unseres Brutkastens beträgt, angenommen, 150000 Schlachthähnchen im Jahr, und vielleicht auch mehr. Wir produzieren ein Jahr, ein zweites Jahr, ein drittes. Wir wollen nicht darüber philosophieren, ob das viel oder wenig ist, alles ist relativ, sondern uns vielmehr einer rein praktischen Frage zuwenden: Was machen wir anschließend damit? 155. Wir denken über den Absatz der produzierten Ware nach. Sonst haben wir überfüllte Kühlräume. Sonst sitzen wir auf einer echten Überproduktion fest, wie das bei den Kapitalisten üblich ist. Aber wir sind keine Kapitalisten. Wir betreiben Planwirtschaft, und der Absatz ist von vornherein eingeplant. Scherz beiseite. Wenn am 7. Dezember 1940 der Fliegerbrutkasten auf volle Touren gebracht worden ist, dann heißt das, dass Stalin den Krieg 1941 beginnen will. Wenn Stalin den Krieg nicht beginnt, dann wird man schon im Herbst 1941 nicht mehr wissen, wohin mit den im Sparprogramm ausgebildeten halbfertigen Piloten. Früher einmal hatte man von 150000 Piloten geträumt. 1940 aber hat man solche Ausbildungskapazitäten bereitgestellt, dass schon der Jahresausstoß mehr als 150000 Piloten beträgt. Alle kommunistischen Historiker müssen zugeben, dass Stalin einen Angriff vorbereitete. Aber, wie sie sagen, erst für das Jahr 1942. Träfe dies zu, dann müssten die Fließbänder angehalten und die Ausbildungszeit für die unfertigen Piloten heraufgesetzt werden. Die Menge reicht in jedem Fall, aber die Qualität würde steigen. Doch Stalin ging von anderen Fristen aus. Er brauchte die Absolventen schon 1941. Massenweise. Aber vielleicht, wenden einige Historiker zaghaft ein, machte sich Stalin zur Abwehr eines Angriffs bereit. Vielleicht wurden alle diese Piloten für einen Verteidigungskrieg gebraucht, gewissermaßen für einen großen vaterländischen Krieg. Achten wir auf die Daten. Hitler fasste den endgültigen Entschluss, Stalin anzugreifen, am 18. Dezember 1940. Aber die deutsche Industrie wurde nicht auf Kriegswirtschaft umgestellt, und die Flugzeugführer wurden in Deutschland nach völlig normalen Programmen ausgebildet. Stalin hatte den endgültigen Entschluss zum Angriff auf Deutschland schon eher gefasst. Die Umstellung des Fliegerbrutkastens auf Kriegsbedingungen am 7. Dezember 1940 ist ein Beweis dafür. Betrachtet man die einzelnen Maßnahmen jedoch im großen Zusammenhang, dann wird der Brutkasten für die Flieger bereits 10 Jahre früher im Jahre 1931 eingeschaltet, als die Losung 156 ausgegeben wurde, Komsomolzen, in die Maschinen. Damals war Hitler in Deutschland noch nicht einmal an der Macht, und wer wusste schon, ob er es überhaupt schaffen würde. Aber Stalin hatte schon damals den tödlichen Schlag gegen Deutschland vorbereitet, ohne Rücksicht darauf, ob Hitler in Deutschland an die Macht kommen würde oder irgendein anderer.